الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى will ich uns ein Hadith erzählen, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: ثلاث أقسم عليهن. Drei Sachen ich schwöre bei Allah in Bezug auf sie. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. Ich werde euch etwas erzählen, so lernt es auswendig, bewahrt es. Alayhi salatu wasalam sagt, lernt es auswendig, bewahrt es. Yani bewahrt es, indem ihr es auswendig lernt und ihre Bedeutung versteht und danach handelt. Er sagte, ما نقص مال عبد من صدقة. Erstens, das Vermögen eines Dieners wird nicht weniger, wenn er eine Sadaqa gibt. Allahu Akbar. Der Gesandte schwor, wenn du eine Sadaqa gibst von deinem reinen Halal-Vermögen für Allah aufrichtig, dein Vermögen wird nicht weniger. Was heißt das? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schwor, weil das, was du gibst für Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du bei Allah azza wa jal sehen, yawm al-qiyamah. Und sagt nicht Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch, dass jemand, wenn er eine gute Tat macht, er kriegt 10 Hasanat? Wie die Gelehrten sagen, das ist das Mindeste, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir 10 Hasanat schreibt. 10. Bis zu 700-fach und mehr. Je nach, was Allah dir schreibt und wie deine Absicht ist. Deswegen gibt aus, ja, Ibadullah. Und es gibt eine Überlieferung, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, gib aus, o Sohn Adams, damit ich dir gebe. Yani gib aus und Allah versorgt dich. Subhanallah. Und es wurde erzählt von einem der Salaf, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihn und uns erbarmen, er sagte, eines Tages klopfte bei uns ein armer Mann und ich hatte einen Bediensteten. Es klopfte bei uns ein armer Mann und ich hatte bei uns einen Bediensteten. Er ist zur Tür gegangen, hat aufgemacht und da stand ein Mann, der bettelte und sagte, oh bitte gib mir Essen, gib mir was zu essen. Und wir hatten zu dieser Zeit 10 Eier. Hühnereier. Daraufhin, subhanallah, gab er ihm diese Eier. Er gab ihm diese Eier. Danach klopfte es an unserer Tür und es kamen 90 Eier. Daraufhin sagte der Gelehrte zu ihm, wie viele Eier hast du ihm gegeben? Du hast ihm bestimmt 9 von 10 gegeben. Er sagt ja. Er sagt, hättest du ihm 10 gegeben, hätte Allah uns 100 geschickt. Ya'ni, Allah belohnt dich und er wird dir geben. Subhanallah alayhi salatu wasalam sagte, gibt Sadaqa, denn die verborgene Sadaqa, die Spende, löscht den Zorn des Herrn tabaraka wa ta'ala. Diese Überlieferung ist authentisch. Ya'ni, As-Sadaqa hat sehr viel Lohn. Und deswegen, was wir geben, das ist das, was wir im Konto haben, aber auch nur, wenn wir aufrichtig sind, wie alayhi salatu wasalam sagt. Taib, jemand sagt jetzt, ja, achi, ich bin arm, ich habe nichts. Ich habe gerade noch so, dass ich mir helfen kann und ein anderer wird sagen, nicht mal das habe ich. Und alayhi salatu wassalam sagte, jedes gute Gebeten ist eine Sadaqa. Sprich Gutes, mach Tasbih und so weiter. Einmal kamen einige Gefährte des Propheten sallallahu alayhi wasallam und sie waren arm. Und sagten, ja Rasulullah, die Reichen haben uns überholt mit ihrem Vermögen, weil sie haben Geld, sie spenden. Er sagt, hat Allah subhanahu wa ta'ala euch nicht was anderes dafür gegeben? Indem ihr subhanallah sagt, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yani jeder Tasbih ist eine Sadaqa. Daraufhin, was haben die Reichen gemacht? Sie haben gespendet und sie haben Tasbih gemacht. Und dann kam sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und er sagte dann, das ist die Huld Allahs. Er gibt sie, wen er will. Deswegen, ihr Akhwan, nutzt jede Tür des Guten. Subhanallah, die Gelehrten sagen etwas sehr Schönes. Leider schlafen wir. Oder einige von uns schlafen. Er sagte, ein Gelehrter, gestern habe ich noch gehört, er sagte, subhanallah, die Muslime haben alle Türen des Khair. Alle Türen. Aber wie viel nutzen sie davon? Subhanallah, er sagt, der Alim ist nicht wie der Nicht-Alim. Weil der Gelehrte, der nach seinem Wissen handelt und dazu ruft, hat eine vollkommenere Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala, als derjenige, der eben nicht das Wissen hat. Er sagt, schau mal, subhanallah, achi, wenn du Wudu machst, möge Allah uns diese Taten ermöglichen, wenn du Wudu machst, Und danach du denkst nicht an Dunya, betest zwei Raka einfach, gibst Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir Al-Jannah. Schreibt dir Al-Jannah. Subhanallah, wenn du weißt vom Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Wudu auf beste Art und Weise macht, seine Sünden fallen. Und wenn du richtig betest, stehst im Qiyam und dann runtergehst in den Ruku', deine Sünden fallen, sagt der Gesandte Allah. Allah sagt, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sind diejenigen, die wissen, gleich wie diejenigen, die nicht wissen? Nein. Aber der Wissende bringt es den Unwissenden bei. Und das, subhanallah, das ist die Rahma von Allah Azza wa Jal auf uns Muslime. Dass der Wissende den Unwissenden beibringt. Weil die Ulama sagen, wenn der Wissende das Wissen oder ein Wissen, ein Teil vom Wissen verbirgt, ist gleich so, wie wenn er das ganze Wissen verbirgt. Und wenn er darüber nicht redet, obwohl die Menschen das brauchen, ist so, als hätte er das Wissen verschwiegen. Und subhanallah, Hassan al-Basri und Abu Huraira sagten, wären da nicht bestimmte Ayats und Hadithe, die sie erwähnt haben, von der Bedeutung, hätten wir euch kein Hadith erzählt. Aber wir sind verpflichtet, euch das beizubringen. Und subhanallah, du bist der Weg zum Guten. Du bist der Führer zum Guten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ad-dallu ala al-khayr kafa'ilihi. Derjenige, der das Gute zeigt, er sagt, hey Bruder, bet mal zum Beispiel. Er hört den Hadith vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, alaihi salatu wasallam, wer vier Freiwillige vor das Pflichtgebet und vier danach betet, Allah hat seinen Körper von Jahannam bewahrt. Haram gemacht. Yani, du betest zwei vor dem Pflichtgebet von Adhuhr und dann 2-2 danach. Er sagt das, vielleicht er tut das nicht, aber du hast diesen Lohn. Yani, ist eine gewaltige Sache. Und schau mal, und er erzählt es weiter und er erzählt es wiederum weiter und alaihi salatu wasalam sagt was? Man da'a ila hudan, wer zu einer Rechtleitung ruft, egal was. Kana lahu min al-ajr. Er kriegt den Lohn und der Lohn derjenigen, die ihn folgen, bis auch, also der Lohn derjenigen, die ihn folgen, ohne dass von ihrem Lohn weniger wird. Und genauso auch im Dalal und der Irreleitung, möge Allah uns bewahren. Deswegen, ja, Ibadallah, spendet, seid nicht geizig. Und einige Ulama haben auch was Schönes gesagt, darunter Shinqiti, rahimahullah. Als er erklärt in Surat al-Baqarah, und diejenigen, die spenden von dem, was wir ihnen versorgt haben, sagte er, subhanallah, in seinem Tafsir, das heißt, diejenigen spenden von dem, was übrig geblieben ist, von dem Verpflichtenden, was sie ausgaben. Weil jeder hat oder viele haben Familien zu versorgen oder Zakat. Und dann kommen natürlich die Pflichten vor den freiwilligen Taten. Und dann, wenn was übrig bleibt von dem, was der Mensch nicht benötigt, dann gibt er das aus bei Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, in Al-Jannah. In Al-Jannah wirst du dir wünschen, möge Allah uns alle in Al-Firdaus al-A'la eintreten lassen durch seine Barmherzigkeit und uns bewahren vor Al-Jannah. Kommst du rein und dann denkst du dir in Dunya, warum war ich so geizig? Warum war ich so geizig? Allah hat mir so viel gegeben und ich war geizig. A'udhu billah. Deswegen, auch Subhanallah, sagte alayhi salatu wassalam, soll ich euch nicht auf einen Schatz von den Schätzen von Al-Jannah hinweisen? Hör jetzt genau zu, ein Schatz von den Schätzen der Jannah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du das sagst, das sind Schätze von Al-Jannah. Und auch, subhanallah, Ibrahim alayhi salatu wassalam sagt uns alle, Assalamu alaikum. Prophet sagte, dass Ibrahim, als er Ibrahim alayhi salam gesehen hat, hat er zu ihm gesagt, sag deine Umma von mir, Assalamu alaikum. Er grüßt uns, alhamdulillah. Und sag ihn, Al-Jannah hat ein sozusagen einen fruchtbaren Boden. Und durch Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wächst, wird dort gepflanzt. Und das ist gewaltig. Oder zum Beispiel auch, wie Ibn al-Qayyim erwähnte, wenn man Palmen, ja, pflanzt, indem man sagt, Subhanallah al-Azim, wa bihamdi. Wie viele Palmen haben wir verloren, sagt Ibn al-Qayyim. Und so einfach ist es. Ja, Juan, es gibt so viele Türen zum Khair. Deswegen, das ist auch eine Versorgung. Und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt, gib. Wallahi, eigentlich will ich nicht schwören, aber es ist so. Diejenigen, die spenden, die kennen das. Wenn die geben, ausgeben, subhanallah, Allah macht ihnen andere Türen auf und es kommt noch viel mehr. Ja, manche wollen viel rausgeben und es kommt viel mehr rein. Und wie ist das Konto dann bei Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen, wenn einer auch diese Krankheit des Geizes hat, sagen die Gelehrten, er soll sich zwingen zu spenden. Und wir haben gesagt, natürlich nach den Pflichten, die er zu tun hat. Auf jeden Fall zurück zu dem, zum Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagte, مَا نَقَسَ مَالٌ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَ. Also auf jeden Fall schwor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, keine Sadaqa, keine Spende, die du gibst, wird dein Vermögen verringern. Und an allererster Stelle ist die Zakah. Und die Zakah ist eine Pflicht, wenn es eingetroffen ist mit den Bedingungen. Und dann sagt er, kein Diener wird Unrecht getan und er hat Geduld, illa zadahu Allahu izzan. Keinen Diener Allahs oder Dienerin Allahs wird ein Unrecht getan und diese Person, dieser Diener oder diese Dienerin ist geduldig, außer Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Ehre geben. Yani er hofft seinen Lohn und schimpft nicht rum. Und genauso auch in einer Überlieferung, wenn man verzeiht. Subhanallah. Und alayhi salatu wassalam sagte, bezüglich dieser Tat, Allah azza wa jalla sagt im Koran, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Und diejenigen, die die Menschen verzeihen und ihre Wut zurückhalten, Allah liebt die Gutestuenden. Für die gibt es eine sehr, sehr gute und große Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt manche Menschen, die immer sagen, ich verzeihe auf das Allah mir verzeiht. Allah ist Al-Shakur, er ist der Dankende. Wenn du verzeihst, Allahu Akbar, Allahu Alam, ob er vielleicht, wenn du es für ihn machst und dir wurde viel Unrecht getan, dann Allah sagt, ich verzeihe dir deine ganzen Sünden. Vielleicht er sagt, subhanahu wa ta'ala, ich verzeihe dir und wandle deine Sünden in gute Taten. Natürlich, das ist ein Wunsch, möge Allah uns den schenken. Und der Verzeihende ist nicht wie das Kamel. Wisst ihr, warum man sagt, das nachtragende Kamel? Diese ist eine interessante Sache. Ein Kamel vergisst nicht, sagt man. Es wurde gesagt, dass ein Mann ein Kamel eine Backpfeife gegeben hat. Danach war dieser Mann 10 Jahre abwesend. Nach 10 Jahren hat dieses Kamel diesen Mann gesehen und hat ihm zurückgegeben. Es vergisst nicht. Und deswegen sollen wir nicht wie nachtragende Kamele sein. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, wenn du dir Gedanken machst, wie Allah verzeiht, ist nicht wie der Mensch. Allah Azza wa Jal sagt, Ya Ibadi, O meine Diener, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. O ihr meine Diener, Allah ruft sie sogar Diener, sie sind Sünder. Allah sagt, die ihr sehr viel über euch selbst gesündigt habt, übertrieben habt. La taqnatu min rahmatillah. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah verzeiht alle Sünden. Ja, achi, Allah verzeiht alle Sünden. Und deswegen sagt alayhi salatu wassalam, man tab, tab Allahu alayhi. Wer bereut, Allah wird seine Reue annehmen. Verzeiht ihm. Natürlich mit den Bedingungen. Allah verzeiht so vielen und er schaut so viele an, wie sie ihn täglich sünden. Milliarden. Milliarden, ja, du kannst dir nicht vorstellen. Wir wissen nicht, wie viele Bewohner es auf der Erde gibt. Und jede Sekunde weiß ich nicht, wie viele Kinder geboren werden, wie viele Leute sterben und was die Leute die ganze Zeit machen. Allah verzeiht. Alayhi salatu wassalam sagt, es gibt keinen, der geduldiger ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wie Allah subhanahu wa ta'ala. Sie schreiben ihm ein Kind zu und er versorgt sie. Und er lässt sie gesund. Und so weiter. Subhanallah, von der Bedeutung vom Hadith. Allah hört die ganze Zeit, wie sie ihm gegenüber Kufr machen, ihn verleugnen, wa'iyadu billah, und er kümmert sich um sie und gibt ihnen Kinder und lässt ihre Herzen schlagen. Und er ladet sie ein, zu bereuen. Ja, Ikhwan, wenn man den Koran sieht, wie oft Allah Azza wa Jal redet, kommt zurück und ruft immer wieder dazu, dass man bereut. Auf jeden Fall, möge Allah uns von denen sein lassen, die nicht nachtragend sind. Und dann sagt alayhi salatu wassalam, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أو كَلِمَةٌ نَحُهَا. Und alayhi salatu wassalam sagt, kein Diener, auch Dienerin, kein Diener macht die Tür auf zu fragen, also er geht und bittet die Leute, illa fataha Allahu alayhi bab faqrin. Außer Allah öffnet ihnen eine Tür der Armut. Oder ein Wort desgleichen, wie der Überlieferer sagt. Yani zum Beispiel, jemand ist unbedürftig und er geht und bittet und macht sich bedürftig und so weiter. Möge Allah uns bewahren, denn Allah macht ihm auch eine Tür zur Armut auf. Alayhi salatu wassalam hat von den Sahaba radiyallahu anhum eine Sache in treuer Eid genommen, dass sie keinen um etwas fragen. Sogar manche von ihnen waren auf dem Pferd und da ist ihr Peitsche runtergefallen. Sie haben keinem gesagt, Entschuldigung, Achi, kannst du mir das bitte geben? Sie sind selber runtergestiegen und haben das genommen. Und das sind sehr, sehr wichtige drei Sachen, auf die man achten soll. Und nicht nur du sollst diese Hadithe hören und für dich behalten, nein, praktizier und gib sie auch weiter, wie du sie gehört hast. Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch für dich Dua gemacht, wenn du ein Hadith so weitergibst, wie du ihn gehört hast, als Allah dein Gesicht erleuchten soll. Aber wenn man ihn genau so hört, wie er alaihi salatu wasalam ihn gesagt hat und ihm auch so weitergibt. Dann sagt alaihi salatu wasalam weiter, وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَحْفَظُوا. Und ich werde euch etwas berichten, so bewahrt es, lernt es auswendig. إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ. Diese Dunya ist für vier Gruppen, oder diese Dunya besteht aus vier Gruppen, sagen wir so. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasil fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdal al manazil. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, sehr sehr wichtig jetzt drauf zu achten, was alayhi salatu wasalam sagt. Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Allah hat einem Diener Vermögen gegeben und Wissen, islamisches Wissen. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ. Er fürchtet seinen Herrn, يعني er handelt nach diesem Wissen. Er handelt nach diesem Wissen. Er tut, was Allah ihm geboten hat und bleibt fern von dem, was Allah ihm verboten hat, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hält die Verwandtschaftsbände. Diese Verwandtschaftsbände ist eine gewaltige Sache bei Allah. Die hat er befohlen, dass man sie hält. Und sogar ein Hadith, wer sie hält, die Verwandtschaftsbände, Allah wird sein Leben verlängern. Ich lasse mal den Hadith so stehen, wie er überliefert worden ist. Auch wenn die Gelehrten darüber gesprochen haben und haben manche gesagt, Allah wird wirklich sein Leben verlängern. Oder andere haben gesagt, Allah wird ihm Baraka geben. Und das Schönste, wenn Allah beides gibt. Dann sagt er, alayhi salatu wassalam, und er weiß, dass Allah ein Recht darin hat. Yani Allah hat dir dieses Wissen und dieses Vermögen gegeben und du musst Allahs Recht in dieser Sache geben. Was sagt alayhi salatu wassalam, der den Vermögen bekommen hat? Er gibt die Zakka, er hält seine Pflichten ein und er spendet und er hat Wissen und er handelt danach und er ruft dazu, sagt alayhi salatu wassalam, فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. Dieser hat die besten Stufen bei Allah. Die besten. Die Ulama, rahimahumullah, auch von den Salaf, von den Sahaba, sagen, und darunter auch erwähnt Ibn al-Qayyim, sagt auch, weil Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, Rabbaniyun zu sein. Yani Herr-Leute, Allahs-Leute. Wie ist man ein Rabbani? Die Gelehrten sagen, erstens, man lernt das Wissen. Ibn al-Qayyim sagt, dass man sich anstrengt, das Wissen zu lernen. Weil das Wissen kommt, wie alayhi salatu wassalam sagt, al-ilmu bit-ta'allum. Das Wissen kommt wie? Durch das Lernen. Nicht durch das Träumen und Schlafen und andere Sachen, wie manche Irregeleitete diese Sache so verstehen. Nein, al-ilmu bit-ta'allum. Das Wissen kommt durch Lernen und dazu brauchst du Anstrengung. Dann sagt Ibn al-Qayyim und die anderen Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen und uns erbarmen, sagt zweitens, nachdem du das Wissen gelernt hast, nach dem Wissen zu handeln. Drittens, das Wissen zu verbreiten, nicht für dich zu behalten. Weil derjenige, der Wissen hat und er sieht, die Leute gehen in die Irre und er macht nichts dagegen, ist wie derjenige, der das Wissen verborgen gehalten hat. Verschwiegen hat, wa'iyadu billah. Das sagen die Gelehrten. Und vierte Sache, er hat Geduld. Er hat Geduld, weil nicht jeder wird sagen, natürlich, wir sind bereit, alles von dir zu nehmen. Nein, du wirst die Feinde vor dir sehen, von den Kuffar, von den Munafiqin und den irregeleiteten Muslime. Sie werden dir im Weg stehen. Aber wenn du diese vier Sachen verwirklichst, bist du ein Rabbani. Allahu Akbar. Dann bist du wirklich einer, der das Wissen lernt und das Wissen handelt und bei Allah einen großen Stellenwert hat, Inshallah. Deswegen, dann sagt alayhi salatu wassalam weiter, وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا. Allah Azza wa Jal hat einem Diener, es gibt einen Diener, den hat Allah Wissen gegeben, aber kein Vermögen. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. Und er hat aber eine wahrhaftige, eine aufrichtige, ehrliche Absicht. Er hat Wissen, aber er hat kein Vermögen. Und dieses, er hat eine aufrichtige Absicht. Er sagt, alayhi salatu wassalam, ja cool, diese Person sagt dann, لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ. Wenn ich Vermögen hätte, wie dieser Person, die Vermögen hat, so würde ich dasselbe machen wie dies. Dann sagt, alayhi salatu wassalam, فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. Also er ist mit seiner Absicht. Und er ist in der Belohnung wie derjenige, der das Vermögen hat. Der es für Allah ausgibt. Allahu Akbar. Deswegen, Brüder, ganz genau auf diese Sache achten. Dann sagt alayhi salatu wassalam, und ein Diener, Allah hat ihm Vermögen gegeben, aber er hat ihm kein Wissen gegeben. Und er macht mit seinem Vermögen ohne Wissen, er gibt das ohne Wissen aus. Die Ulama sagen, yani, er gibt das nicht für Allah aus, sondern in der Falschheit, wa'iyadu billah. Er gibt das für Haram aus, für Irreleitung aus, wa'iyadu billah. Tayyib, er sagt dann, وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ. Und er fürchtet Allah Azza wa Jal nicht in diesem Bezug. Und وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهِ. Und er hält nicht seine Verwandtschaftsbände. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Und er kennt nicht das Recht Allahs in Bezug auf diese Sachen. Yani er lässt es verlieren. Dieser ist in den übelsten und schlechtesten Stellen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt alayhi salatu wassalam, وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ. Und ein Mann, den hat ein Diener, den hat Allah weder Vermögen noch Wissen gegeben, und er sagt, لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ. وَعَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ sagt, und Allah hat einem Diener weder Wissen noch Vermögen, erstmal Vermögen und dann Wissen, Allah hat ihm nichts von beiden gegeben, aber er sagt, hätte ich wahrlich dieses Vermögen, würde ich die Taten desjenigen machen, der diese Taten macht. So sagt der Gesandte Allahs, er ist in der Absicht, er bekommt das, was er beabsichtigt, und er ist in der Sünde gleich dem, der es gemacht hat. Yani, schaut mal, Brüder, um zusammenzufassen, dieser Hadith erstmal ist bei Ahmad und Tirmidhi überliefert, und dieser Wortlaut ist für Tirmidhi, und Tirmidhi sagt, dieser Hadith ist Hassan Sahih, yani er ist authentisch. Wir können sagen, es gibt vier Arten von Menschen. Der erste, Allah hat ihm Wissen gegeben und Vermögen, er fürchtet Allah in diesem Bezug, er hält seine Verwandtschaftsbände ein, er macht, was Allah ihm geboten hat, lässt das, was Allah verboten hat, alles für Allah. Der hat die höchste Stufe bei Allah, die beste. Möge Allah uns von ihnen sein lassen. Der zweite, Allah hat ihm Wissen gegeben, aber hat ihm kein Vermögen gegeben. Aber er ist aufrichtig, wahrhaftig. Er würde das für Allah genauso machen. Allah wird ihm denselben Lohn geben wie demjenigen, der das tut, aufgrund seiner Nia. Dann der dritte, Allah hat ihm Vermögen, aber kein Wissen gegeben. Er gibt sein Vermögen im Falschen aus und im Haram. Und fürchtet Allah nicht in diesem Bezug und hält nicht die Verwandtschaftsbände, subhanallah. Dieser hat die übelsten Stellen bei Allah. Und der vierte ist derjenige, der weder Wissen noch Vermögen hat. Aber er wünscht sich, dasselbe zu tun wie der dritte. Er ist genauso in der Sünde wie der dritte. Yani, unsere Absichten müssen wir genau drauf achten. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jeder bekommt das, was er beabsichtigt. Das ist der erste Hadith bei Bukhari. Und deswegen, Brüder und Schwestern, möge Allah unsere Niyyah reinhalten und uns Ikhlas schenken bis zu dem Tag, an dem wir ihn treffen, und möge Allah uns Erfolg geben und uns unsere Sünden verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dem, was wir gesagt haben, einen gewaltigen Nutzen schenken. Deswegen, Brüder, nochmal als Nutzen. Auch wenn du kein Vermögen hast und nicht so viel Wissen hast, aber eine aufrichtige Absicht hast, bekommst du eine gewaltige Sache bei Allah. Alayhi salatu wassalam sagte im Hadith, es gibt einen Diener, er will eine gute Tat machen. Drin, er hat die Absicht, er ist entschlossen. Er macht sie, er bekommt mindestens 10 bis 700-fach und Allah gibt mehr. Und es gibt einen Diener, er will die Absicht machen, aber irgendwas ist dazwischen gekommen, das passiert. Allah schreibt ihm die Absicht. Du hast die Absicht für die Tat, Allah wird dich dafür belohnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird denjenigen, der sündigt, entschlossen ist zu sündigen. Und er sündigt, Allah schreibt ihm eine Sünde. Und wenn jemand sündigen will und dann von der Sünde ablässt, bevor er sie begeht, Allah schreibt ihm sogar eine gute Tat. Und noch eine frohe Botschaft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Man taraka shay'an lillah, awwadahu Allahu khayran min. Wer etwas für Allah lässt, Allah wird ihm was Besseres geben. Er setzt ihn durch was Besseres. Allah sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Wer Allah fürchtet, ihm wird er einen Ausweg geben. Der wird ihn versorgen von da, wo er es nicht erwartet hat. Und Allah sagt, und wer auf Allah vertraut, so ist es sein Genüge. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلى وأعلم.